김용남, 황병수, 박봉주, 최룡희 und weitere führende Kader der Partei des Staates und der Armee sowie die Abgeordneten, die an der vierten Tagung der obersten Volksversammlung der TVÖK in ihrer 13. Legislaturperiode teilnehmen werden, legten am 28. Juni an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae einen Blumenkorb und Blumensträuße nieder und verneigten sich davor.